schöne guten Abend. Heute Club Night mit Sven Veit. We'll be right back. 3 Club Night mit Sven Veit aus dem Omen. Yeah. We'll be right back.

3 Club Night. Mit Sven Feht. Wow. We'll be right back. Yeah. It's so simple to do. It's so simple to do. Was gestern im Raum los war. Oh, oh, oh, oh. Genau. Thank you. mit Sven Feit. Oh, oh, oh, oh. Also hier drin geht's schon ganz gut ab. Yeah. Thank you. HR3 Club Night mit Sven Feld aus dem Mummeln. Wo seid ihr denn alle heute Nacht? We'll be right back. Night. HR3. Fake it. Der 13. veröffentliche ich mein Album Accident in Paradise. Quicksand EP. And the next is the new Marco Zeffirano. Thank you. Was ist los hier im Studio? People, sagt mal was. Hallo. Ist hier jemand? Könnt ihr mich hören? Ich hab euch gerne. Wow. Der André wieder hier, was sehr absurd. Thank you. Club Night. Ich geb dir weiter, Club Night. Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Correto, 160. Nächste Station, Konstablerwache. Wie schnell brauchst du, hä? Weißt du, ich geb dir korrekt wie immer, weißt du, hier Frankfurt, Konstablerwache, weißt du, ist korrekt, die Atmosphäre, weißt du, korrekt, ich geb korrekt, weißt du, immer meine Top, immer korrekt, weißt du, ja, ich geb dir korrekt, 150, für korrekt, weißt du, Frankfurt, immer korrekt, für Frauen, weißt du, ich Konstablerwache, ich 6 Jahre lang, weißt du, noch kann keiner zeigen, wo er lang, nein, ich schwör, ich bin korrekt, Mann, weißt du, viel Käse und viel Haschisch, weißt du, immer korrekt, ich geb dir korrekt, 150, nein, immer korrekt. Nächste Station, Konstablerwache. Es folgt die Durchsage. Sort of pill. He took some sort of pill. some sort of pill. Die Weihnachtsgrüße aus Rotterdam. of Life on Accident in Paradise. Freitag, der 13.